Welcher Sinn könnte dich jemals erfassen? Welches Maß kann deine Größe ermessen? Was diese Welt für groß erklärt, das übertriffst du in jeder Hinsicht. Bist du mehr groß wie das All, nur viel, viel größer bist du. Welches Wort könnte dich treffend beschreiben? Welches Bild kann deine Herrlichkeit zeigen? Was diese Welt für schön erklärt, das übertriffst du in jeder Hinsicht. Bist du mehr schön wie das Licht, nur viel, viel schöner. Könnte sich mit dir vergleichen? Welche Macht könnte dich jemals erreichen? Was diese Welt für stark erklärt, das übertriffst du in jeder Hinsicht. Bist du mehr stark wie der Tod, nur viel, viel stärker bist du. Stark wie die Liebe und noch viel stärker. Yeah.